so viele von euch sind an diesem heißen Sommertag zu diesem heißen Raum gebilgert. In der Urlaubszeit, wo man hier eigentlich Urlaub machen sollte. Es ist mir ein großes Vorrecht, wieder heute Abend hier zu sein. Besonders natürlich, dass meine liebe Frau Debbie mit ist, weil letztes Mal war sie hier nicht mit. Und dieses Mal haben wir auch noch einen ganz, ganz engen Freund mit aus Brasilien, den wir seit 16 Jahren kennen. Pastor Antonio, der Brasilianer ist und bis vor einem Jahr auch in Brasilien gelebt hat und voriges Jahr nach England gegangen ist, um dort unsere brasilianische Gemeinde zu übernehmen. Und wir waren gerade bei unserer Europakonferenz in Berlin, wo wir ca. 500 Teilnehmer waren aus verschiedenen Ländern Europas, wo wir brasilianische Gemeinden haben. Und er war auch dort und ich habe zu ihm gesagt, Antonio, verbringst eine Woche mit uns. Wir fahren nach Deutschland. Ich habe ihm erzählt von der tollsten Gemeinde in Deutschland, wo wir sein werden, Montag und Dienstag. Jetzt lernt er sie auch kennen. Ich habe ihm viel erzählt von euch und welche tolle Leute ihr seid und wie wir von Anfang an hier so eine Liebe erfahren haben und so liebevoll aufgenommen worden sind. Dann fahren wir weiter nach Polen und er fliegt dann zurück nach England. Wir fahren dann nach Österreich, machen dort ein paar evangelistische Einsätze und dann geht es zurück nach Brasilien für Debbie und für mich. Bevor ich euch vom Wort Gottes etwas mitteile, möchte ich noch kurz vorstellen, ich habe inzwischen 12 Bücher geschrieben. Ich habe mir nie gedacht, dass ich je Bücher schreiben werde. Als der Herr zu mir das erste Mal gesagt hat, ich muss ein Buch schreiben, da habe ich mich gewehrt gegen ihn und gesagt hat, Herr, ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt, ich arbeite fast Tag und Nacht, ich will keine Bücher schreiben, aber der Herr hat sehr, sehr klar zu mir gesprochen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, ich werde nie in meinem Leben ein Buch schreiben, um Geld zu verdienen, sondern einfach nur, damit die Menschen gesegnet werden. Und er hat meine Bücher auf außergewöhnliche Art und Weise auch verwendet. Die meisten sind alle sind auf Portugiesisch und auch auf Englisch erhältlich, aber auf Deutsch war es halt nicht, weil ich nicht in Österreich mehr lebe, schon seit 13 Jahren jetzt. Zuerst 10 Jahre in den USA und jetzt in Brasilien. Aber es wurde mich herangetreten, Reinhard, deine Bücher haben mich so gesegnet, die haben die in Englisch gelesen, können wir die nicht auf Deutsch übersetzen? Und vorigen Donnerstag sind 2 weitere Bücher auf Deutsch herausgekommen. Die habe ich hier mit am Tisch. Das erste heißt, der richtige Umgang mit Prophetie. Gottes Reden hören und weitergeben. In dem Buch lehre ich, wie man wirklich die Stimme Gottes hören kann, wie man lernen kann, wirklich auch ein offenes Herz, einen offenen Geist zu haben, um seine Stimme wahrzunehmen und wie man mit dem Prophetischen richtig umgeht. Das zweite Buch ist ein Buch, das ist ein recht dickes Buch, das heißt Gottes übernatürliche Versorgung, entdecke den Weg zu einem Leben aus seiner Fülle. Als wir den Dienst begonnen haben, als wir geheiratet haben vor etwas mehr als 30 Jahren, Debbie und ich, da haben wir eine Entscheidung getroffen, dass wir nie irgendwo um Geld oder um eine Spende bitten werden. Das haben wir auch so gehalten in 30 Jahren Ehe und Dienst. Und dass wir auch gesagt haben, wir werden wirklich beweisen, dass das Wort Gottes wahr ist, dass er seine Kinder versorgt. Und das Buch belegt biblisch ganz klar, dass Gott ein Gott der übernatürlichen Versorgung ist, der seine Kinder versorgt. Da sind Dutzende Geschichten drinnen und auch wahre Erlebnisse, wie wir Gottes Versorgung erlebt haben. Als wir Gemeinde gegründet haben in Österreich, ganz am Anfang, da habe ich nebenher noch gearbeitet und die Gemeinden haben dann zu wachsen begonnen. Wir haben dann schnell eine und die nächste gegründet an einem Ort 3 Stunden entfernt. Und der Herr hat dann zu mir gesagt, Reinhard, du kannst nicht mehr 55, 60 Stunden in einem Job arbeiten und noch einmal dazu 40 Stunden in der Gemeindegründe verbringen. Du sollst jetzt alles aufgeben und lassen und dich ganz dem Dienst hingeben. Aber unsere Gemeinden hatten kein Geld, uns zu unterstützen. Also die waren noch klein am Anfang. Dann lebten meine Frau und ich die nächsten 1,5 Jahre ohne Einkommen und ohne Unterstützung. Da gab es Momente, wo wir wirklich gestanden sind im Haus und nicht gewusst haben, wo wir Frühstück herbekommen. Wir hatten aber 2 Entscheidungen getroffen. Wir werden nie um Geld bitten und wir werden auch nie Schulden machen. Und an diese Entscheidungen halten wir uns seit 30 Jahren. Also hatten wir nur mehr eine Option. Ich kann mich erinnern, wir hatten 2 Drogenabhängige, die wir von der Straße aufgeglaubt haben und die bei uns gelebt haben. die standen hier und die sagten, Reinhard, du hast uns in dein Haus aufgenommen, der Kühlschrank ist leer, wir haben nichts zu essen, wir haben Hunger. Unsere Jungs waren 2 und 4 Jahre alt, wir haben uns zusammengestellt im Wohnzimmer und haben Hände gehalten und ich habe gesagt, unser Vater im Himmel wird uns versorgen. Wir haben gesagt, komm her, lass uns beten. Wir sind so im Kreis gestanden, Debbie, unsere 2 kleinen Jungs mit 2 und 4 Jahren, diese 2 Ex-Drogenabhängigen und ich. Und ich habe einfach gesagt, Vater, du bist ein Vater, der versprochen hat, uns zu versorgen. Danke, dass du auch dein Wort erfüllen wirst. Wir haben Hunger, wir brauchen Frühstück. Und als ich so mit dem Vater im Himmel geredet habe, hörte ich vor unserem Haus eine Autotür. Ich sagte schnell Amen und lief hinaus. Als ich vor der Tür stand, war kein Auto mehr da. Aber eine große Bananenschachtel voll gefüllt mit Lebensmitteln. Ich weiß bis heute nicht, von wem die ist. Wir haben übernatürliche Versorgung erlebt. Ich habe auf meinem Tisch gesehen, als sich Fleisch vermehrt hat. Wir haben runtergeschnitten und es wurde nicht weniger. Wir haben wirklich Dutzende, vielleicht Hunderte Erfahrungen von übernatürlicher Versorgung erlebt. Und das gebe ich in diesem Buch weiter, biblisch bewiesen und auch mit vielen Geschichten. Die Bücher sind hier und wie ich euch gesagt habe, ich habe mich entschieden, nie ein Buch zu schreiben, um Geld zu verdienen. Ich habe insgesamt im Portugiesisch und in Englisch, ich weiß auch gar nicht wie viel, aber ich denke bestimmt schon 20.000 Bücher verkauft, vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe bis heute keinen einzigen Cent von meinen Büchern verdient. Wisst ihr warum? Weil jeder Cent des Erlöses dieser Bücher den armen Kindern in Brasilien zugutekommt. Jeder einzelne Cent geht an die Kinder. Die Bücher sind hier auf Deutsch. Das Prophetiebuch kostet 13, das andere 15. Wenn ihr beide wollt, dann gebe ich euch einen besonderen Rabatt statt 28 um 25 Euro. Die könnt ihr dann hier im Buch holen. Ganz kurz zu unserer Arbeit mit den Kindern in Brasilien, weil ihr ja davon wisst, es geht wunderbar voran. Wir haben inzwischen 3 Häuser gekauft, ohne Schulden. Der Herr ist gütig und gut. Wir haben ein Waisenhaus und ein anderes Heim, eine Kindertagesstätte, wo die ärmsten der armen Kinder den Tag verbringen. Wir haben 50 Kinder in diesem Heim und jetzt im August kommen noch 50 dazu. Also werden wir 100 Kinder haben. Im Waisenhaus haben wir 22 Kinder. Ich habe gerade eine Message bekommen heute, dass am Freitag wieder 2 Straßenkinder aufgegabelt wurden. Ich glaube 9 und 7 Jahre alt, 2 Jungs. Beide Eltern haben die Jungs einfach auf die Straße ausgesetzt. Und die haben jetzt bei uns in unserem Waisenhaus Platz gefunden. Es gibt auch unwahrscheinlich viel Widerstand und viel Hindernisse und viel Gegenwind. Den haben wir ständig. Aber der Herr ist treu, der Herr versorgt, der Herr verändert die Leben der Kinder. Die 50 Kinder in unserem Kindertagesheim, alle diese 50 Kinder haben ihr Leben bereits Jesus übergeben. Ich war dort oben im Nordosten, das ist ja weit weg von wo wir sind, wo wir das Kinderheim haben. Wir haben dort eine Konferenz abgehalten, in dieser Gemeinde auch. Und den Freitag verbrachte ich dort bei den Kindern. Einfach diese Kinder, die so hungrig sind nach Liebe, die so sehnsüchtig sind. Und ich habe dort zum Pastor dann gesagt, weißt du was, du predigst bei eurer Konferenz, ich bleibe hier bei den Kindern. Ich wollte dort einfach nicht weg. Das war so, mein Herz war so bewegt von einfach die Kinder, die sind so dankbar, dass sie Essen haben, dass sie Kleidung haben, dass sie Liebe haben für alles, was sie nie erlebt haben. Es war für mich, ich bin dort gesessen mit Tränen, einfach, ich wollte nicht fort weg, ich wollte, am liebsten würde ich nur mit hunderten Kindern in einem Haus zusammenleben. Aber ich muss tun, wofür der Herr mich beauftragt hat und auch sein Wort verkündigen. Haben auch wirklich sehr, sehr viel Widerstand erlebt. Heute bekam ich auch eine Nachricht, das Pastorenehepaar, das unser Waisenhaus betreut, der Mann war gestern unterwegs mit dem Auto, das wir gekauft haben als Transportmittel für das Waisenhaus, das wir dringend gebraucht haben. Der Mann war unterwegs und er wurde ausgeraubt, es wurde ihm das Auto geraubt, es wurde ihm sein Handy geklaut, er wurde von 4 Bewaffneten wurde ausgeraubt, es wurde ihm sein Ehering geraubt, es wurde ihm alles geraubt, inklusive die Stuten, die Schuhe wurden geraubt, alles. Er wurde laufen gelassen, unverletzt, was auch in Brasilien nicht so ohne ist, denn Da kann es sein, dass du für $10 dein Leben verlierst. Aber er wurde laufen gelassen und hört zu. Und das ist ein unwahrscheinliches Wunder. Mitten in dieser brutalen Situation, 10 Minuten später, als er zu Fuß zurückging, 10 Minuten später fand er das Auto wieder unversehrt. Er hat zwar kein Handy, er hat zwar keinen Ehering, er hat zwar sonst alles wurde ihm genommen, aber das Auto haben wir wieder zurück. Das Auto gehört nämlich dem Waisenhaus. Und das brauchen wir, um die Kinder zu Gottesdiensten zu bringen, zu Arztbesuchen zu bringen und eben die Kinder auch zu transportieren. Als wir das Waisenhaus übernommen haben, wann war das, Mäuschen? Im Februar. Als wir das Waisenhaus übernommen haben, mir hat das Herz zerbrochen. Wir haben dieses ganze Waisenhaus nämlich gekauft. Es war so, wir haben voriges Jahr dieses Waisenhaus gesehen. Das war bereits im Gang. Das hat eine Frau vor 17 Jahren gegründet, die ein Herz hatte für die Kinder, aber sonst nichts. Weder von Organisation etwas verstand, noch sonst irgendetwas. Einfach, sie war selbst Straßenkind vor vielen Jahren, hat sich dann bekehrt, hat dann geheiratet, hat selbst Familie und hat einfach aus Mitleid heraus Kinder aus der Straße bei ihr aufgenommen und so entstand dann irgendein Waisenhaus. Das Ganze war so chaotisch. Debbie und ich gingen dort rein und da waren, ich weiß nicht, über 20 oder 30 Kinder, die sind alle in nur 2 Schlafzimmern hat es gegeben. Die waren da hineingepfercht. Ich ging hinein und ich sage, ja, was gibt's denn heute zum Mittagessen? Ich machte den Kühlschrank auf, der war leer. Da war nichts drinnen. Ich machte die Gefriertruhe auf, die war leer. Ich machte die Küchenschränke auf, die waren leer, alles war leer. Und ich sagte zu der Frau, die das Waisenhaus dort gegründet hat und geleitet hat, ja, was kriegen die Kinder heute zum Essen? Ja, Pastor Reinhard, wir haben nichts. Es war ein Hühnchen, glaube ich, ein Hühnchen für 5 Mitarbeiter und 30 Kinder. Ich habe gesagt, das kann es doch nicht geben, dass die Kinder im Waisenhaus sind und hungern. Was, das ergibt doch keinen Sinn. Auf jeden Fall, das Ganze war dann so chaotisch, dass die Regierung eingeschritten ist und gesagt hat, das Waisenhaus wird zugesperrt. Es wird alles weggenommen. Kinder hätten dann keine Hoffnung, weil es gibt sonst dort kein Waisenhaus in dieser Stadt. Und die Kinder, was weiß ich, wo die hingekommen werden, vielleicht wieder auf der Straße. Diese Frau trat an uns heran und sagte, könnt ihr uns nicht helfen mit diesem Waisenhaus? Könnt ihr uns nicht finanziell unterstützen und uns helfen? Und ich habe dann darüber gebetet und ich habe gesagt, nein, das können wir nicht. Denn das wird die Sache nicht ändern. Was wir tun können ist, wir übernehmen das Ganze. Wir kaufen das Gebäude, wir kaufen alles. Wir übernehmen das gesamte Waisenhaus. Wir leiten es, wir führen es. Es wird unser Projekt. Sie hat dann lange hin und her überlegt und auch gebetet und schlussendlich hat sie gesagt, okay. Und ich habe gesagt, du musst ausziehen, wir stellen dich an, du kannst in der Früh kommen, die Kinder betreuen tagsüber und dann gehst du am Abend nach Hause. Denn sie hat dort im Waisenhaus gelebt mit ihrem Ehemann, der nicht Christ war und ihren erwachsenen Kindern, die auch nicht Christ war und ihren Enkelkindern. Ihr könnt euch das Chaos nicht vorstellen, das dort in diesem Waisenhaus war. So ist es in Brasilien. Sie hat sich dann doch entschieden, okay, das ist das Beste. Wir haben das Waisenhaus im Februar übernommen, wir haben das Ganze gekauft, ohne Schulden, der Herr ist so gut und so gütig, haben das Ganze übernommen, das Ganze gekauft, auch umgebaut, mehrere Schlafzimmer für die Kinder gebaut, Spielplatz für die Kinder gebaut, den es auch nicht gab. Als ich das gesehen habe, Freunde, mir sind so die Tränen gekommen. Nachdem wir das übernommen haben, kurz darauf, die Schränke waren wieder voll Lebensmittel. Die Kinder, die ohne Kleider dort waren, nur mit kurzen Höschen, die hatten Kleider. Die hatten wieder was zu essen. Die bekamen eine Würde. Und das, ich bin dem Herrn so dankbar, dass er uns erlaubt, etwas zu tun. Wir sind ja nicht hinübergegangen, um mit den Kindern zu arbeiten, sondern um Gemeinde zu gründen und Gemeindegründer auszubilden. Das haben wir nur begonnen, weil uns das Herz einfach so gebrochen wurde. Es hat alles begonnen, weil ich genau das gebetet habe, was wir heute gesungen haben. Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Dieses Gebet habe ich eines Tages gebetet und hat mein Leben so verändert. Ich konnte einfach nicht anders, aber ich musste etwas tun. Und wir sind dem Herrn so dankbar. Unser langfristiges Ziel ist es, in Brasilien 100 Waisenhäuser zu bauen. Und ich weiß, der Herr wird das alles versorgen und alles vorbereiten und er wird das alles tun, weil er diese armen Kinder liebt. Danke für eure Gebete. Danke, dass ihr mit uns vereint seid und einfach eure Gebete sind so wichtig, wenn ihr wirklich versteht, wie wichtig wir brauchen eure Gebete. dass diese Arbeit einfach vorangeht. Der Herr wird die Kinder immer versorgen, darüber habe ich keinen Zweifel. Ich habe mich heute bereits, ich bin auf eine Predigt vorbereitet gewesen, als ich hierher gekommen bin. Alles war vorbereitet und als ich dann hier der Lobpreis begonnen habe und hier gesessen bin, da hat der Herr plötzlich zu mir gesprochen und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, nein, das ist nicht die Predigt, die die heute Abend brauchen, sondern du musst heute Abend über Ezekiel 47 predigen, über den immer zunehmenden Fluss. Und ich bin hier gesessen und ich dachte mir, Ezekiel 47, der immer zunehmende Fluss, Herr, ist das wirklich deine Stimme? Höre ich dich recht? Bist wirklich du das? Und dann nahm der Gerd das Mikrofon und er betete genau Ezekiel 47. Er sagte genau, und so wie der Strom immer zunimmt. Und als er das betete, es traf mich wie ein Pfeil durchs Herz. Und ich sagte, oh Herr, danke, das habe ich wirklich deine Stimme richtig gehört. Schlagen wir unsere Bibeln auf, bitte. Ezekiel Kapitel 47, Vers 1 bis 12. Könnt ihr die Bibelstelle auch hier rauf projizieren? Geht das? Ah ja, ihr seid die Besten. Ezekiel 47 von Vers 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und er hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis in die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Und er maß dann noch einmal 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, das Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, sollen dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen, von En-Gedi bis nach En-Eglayim, und man wird die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Und die Deiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Unter dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Hier in diesem Bibelabschnitt sehen wir ein wunderbares Bild der Gemeinde in der Endzeit. Der Gemeinde in der Zeit, wo wir jetzt leben. Ich glaube, daran hat keiner Zweifel, wenn wir die Zeichen der Zeit betrachten und wenn wir ein bisschen studieren, wie die Gemeinde in der Endzeit ausschauen wird und wie auch die Endzeit selbst ausschauen wird, dann ist es klar, dass wir in der Endzeit leben. Wir leben in der Zeit, wo die Wiederkunft Jesus wirklich sehr nahe ist. Und dieses Bild hier spricht von der Gemeinde, wie sie in der Endzeit sein wird. Die Gemeinde in der Endzeit wird nicht eine besiegte Gemeinde sein. Sie wird nicht eine kleine, verzagte Gemeinde sein. Sie wird nicht ein kleines Grüppchen sein, das ausharrt und hofft, dass Jesus endlich wiederkommt und sie heraus erlöst aus dieser furchtbaren Zeit. Sondern die Kinder Gottes, die werden scheinen, die werden leuchten wie die Sterne. Die Kinder Gottes, die werden in Sieg und in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Die Gemeinde wird aufstehen und die wird als strahlendes Licht und als Salz auf dieser Erde sein. wie die Bibel auch sagt, dass Jesus wird zurückkommen für eine Braut, die rein und heilig ist, ohne Runzeln und ohne Flecken. Und es ist so klar, wenn wir die Bibel studieren, dass der Herr etwas tun wird, bevor... Hartmut, grüß dich. Versteckst dich da hinten in der Ecke, anstatt zu sitzen, wo man dich sieht. Schön, dich zu sehen. Entschuldigung, ich musste meinen Freund begrüßen. Küsschen an dich. Sondern die Gemeinde, die wird eine Gemeinde sein, die auch in der Kraft und in der Salbung des Heiligen Geistes sich erheben wird und wirklich so wandeln wird, wie Gott es in seinem Wort verheißen hat. Die Gemeinde wird voll des Heiligen Geistes sein. Schauen wir, was die Bibel in Johannes Kapitel 7, Vers 38 und Vers 39 sagt. Johannes 7, Vers 38 und Vers 39. Hier spricht der Herr Jesus selbst von Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Hier spricht die Bibel von Menschen, Jesus sagt von Menschen, von dir und mir, die wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Hier sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das bist du und ich. Damit sind wir gemeint. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Freunde, die Gemeinde, die der Herr zubereitet, die wird eine Gemeinde sein, aus dessen Leib heraus Ströme des lebendigen Wassers fließen. Genau so, wie wir es gelesen haben im Ezekiel. Wasser, das Leben bringt. Wasser, das die Menschen verändern wird. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die in ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Freunde, Jesus ist dabei, eine Gemeinde zuzubereiten, aus der der Strom fließt, so wie es in Ezekiel beschrieben wurde. Wir sind diese Gemeinde. Und hier in dieser Geschichte von Ezekiel 47 sehen wir zwei ganz wunderbare Wahrheiten. Die erste Wahrheit, die wir sehen, ist, der Fluss kommt aus dem Tempel heraus. Und nicht vom Thron Gottes. Wo kommt der Fluss heraus? Gehen wir zurück zu Ezekiel 47, Vers 1. Hier steht ganz, ganz klipp und klar, woher dieser Fluss kommt. Und ich lese hier ich habe die Elberfelder, aber wir haben hier die Luther, dann lese ich hier, dass sie einheitlich alles das Gleiche lesen. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Wohin? Zur Tür des Tempels, nicht zum Thron Gottes. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Das Wasser kam aus dem Tempel heraus. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer ist der Tempel des Herrn? Wir, die Gemeinde, wir sind der Tempel des Herrn, zusammengebaut aus lebendigen Steinen. Dieses Wasser des Lebens fließt nicht vom Thron Gottes. Ich weiß, es gibt die Bibelstellen in Offenbarung, wo das Wasser vom Thron Gottes fließt. Aber hier wird die Gemeinde beschrieben. Hier wird nicht Gott beschrieben, sondern die Gemeinde, selbst der Tempel. Und unter der Schwelle des Tempels, aus dem Tempel heraus, das Wasser findet einen Ausdruck, das aus der Gemeinde heraus fließen wird. Dieses lebendige Wasser, das alles gesund macht und nicht nur alles gesund machte, sondern das auch eine große Menge Fische brachte, wie wir es am Ende sehen. Das spricht von der größten Ernte, bevor Jesus Christus wiederkommt. Freunde, die Gemeinde wird zu Menschenfischern werden, wie wir es noch nie erlebt haben in der Geschichte der Menschheit. Ich werde nie vergessen, wie Gott mir eine offene Vision gegeben hat. Wisst ihr, was eine offene Vision ist? Eine Vision ist so ein Bild, das wir von Gott sehen, ein Eindruck in unserem Geist, ein Eindruck in unserem Herzen. Aber Gott gab mir eine offene Vision, das war vor einigen Jahren. Diese offene Vision, die war so, als ob ich auf den Bildschirm schaue und als ob ich mit meinen natürlichen Augen, nicht mit den Augen des Herzens, nicht in einer inneren Vision. Ich habe mit meinen Augen gesehen, wie eine Leinwand vor mir aufgespannt gewesen wäre und wie ein Film vor mir abgelaufen ist, mit meinen natürlichen Augen. Und in dieser offenen Vision hat der Herr mir gezeigt, dass bevor Jesus Christus wiederkommt, die größte Ernte der Geschichte der Menschheit stattfinden wird. Ich habe das so klar gesehen, das kann mir niemand nehmen. Du kannst mir alles erzählen. Für mich ist das so klar, ich würde mein eigenes Leben darauf verwetten. weil ich das gesehen habe, so klar gesehen habe. Freunde, wir werden erleben, was Hesekiel in einer Vision gesehen hat und nicht verstanden hat damals zu seiner Zeit. Er hat einfach das prophetisch wiedergegeben, was ihm der Herr gezeigt hat. Wir können entmutigt werden, weil wir in einer Zeit leben, wo der Herr uns vorbereitet für die größte Ernte der Geschichte der Menschheit. Die werden wir leben. Und ich möchte heute ermutigen, meine lieben Freunde, dass das Beste vor uns liegt und nicht hinter uns liegt. Wisst ihr, wir sind oft in der Gefahr, zurückzuschauen. Und ja, wie schön war es vor 30 Jahren? Wie schön war es vor 20 Jahren? Wie schön war es damals, als sich so viele Menschen bekehrt haben? Wie schön war es damals? Leute, viele Menschen träumen davon und sagen mir immer wieder, oh, würden wir doch die Gemeinde so erleben, wie die Urzeitgemeinde war. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Ich will nicht die Gemeinde so erleben, wie die Urgemeinde war. Wisst ihr warum? Ich werde euch beweisen von der Schrift, dass das, was wir erleben werden, größer sein wird, als was die Urgemeinde erlebt hat. Wir sollen nicht zurückschauen und uns das wünschen, was hinten war. Wir sollen nach vorne schauen mit prophetischen Augen und einer offenen Sicht und uns nach dem sehnen, was vor uns liegt. Das wird größer sein als das, was die erste Gemeinde erlebt hat. Die Bibel sagt, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Der Fluss begann ganz klein. Er fließt nicht vom Thron Gottes, sondern er fließt vom Tempel. Und Freunde, wir werden wiederum erleben, in Kürze erleben, wie dieser Fluss Gottes aus der Gemeinde herausfließt. Und das betrifft auch euch. Ihr werdet sehen, dass diese Stühle nicht genug sind. Ihr werdet sehen, dass dieses Gebäude nicht groß genug ist. Ihr werdet sehen, dass es in dieser Stadt noch kein Gebäude gibt, das groß genug sein wird, um die Ernte aufzufangen, die der Herr euch in dieser Stadt geben wird. Denn aus dem Leib, aus dem Tempel heraus fließt dieser Fluss, der ständig am Zunehmen ist. Er kommt nirgends anders woher, sondern er fließt aus dem Tempel. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite wunderbare Aussage, die wir hier sehen, ist der Fluss, der beginnt zwar klein, aber er wird größer und größer und größer und größer. Da das vom Tempel herauskommt, dieser Fluss, was ganz klar für die Gemeinde spricht, müssen wir sehen, wie das Ganze hier abläuft und wie es abgelaufen ist. Wo hat die Gemeinde begonnen? Wo hat der Tempel begonnen? Wir wissen ganz klar, dass es in der Apostelgeschichte begonnen hat mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus hat ja gesagt, wir haben das früher gelesen in Johannes Kapitel 7, dass Jesus gesagt hat, er spricht aber von denen, die den Geist hatten, der noch nicht gegeben war. Das heißt, der Fluss spricht vom Geist Gottes, vom lebenspendenden Geist, der aus dem Leib Christi heraus fließt. Wo hat der Fluss begonnen? Der Fluss hat begonnen zur Zeit der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und wo wir dieses herrliche Erlebnis in der Bibel lesen, dass sich 3000 Leute bekehrt haben und dann 5000 bekehrt haben. Aber was ich will, dass wir unbedingt verstehen, ist das, wir müssen das in unseren Herzen ergreifen. Die Urgemeinde war der Anfang des Flusses. Das war, wo der Fluss begonnen hat. Und der Herr hat mir so klar gezeigt, dass wir uns nicht sehnen dürfen nach dem, was in der Vergangenheit war, sondern mit prophetischem Blick in die Zukunft schauen müssen, was noch vor uns liegt. Und dieser Fluss ist immer zunehmend. Wir denken uns vielleicht heute, aber Reinhard, wir erleben das ja gar nicht, was die in der Apostelgeschichte erlebt haben. Wir werden Größeres erleben. Jesus selbst hat gesagt, die an mich glauben, die werden die Dinge tun, die ich getan habe und Größeres. Das ist die Verheißung Jesus, die heute noch steht. Und die größte Ernte, die steht vor uns. Es hat begonnen in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, das sehen wir ganz, ganz klar, dass das Wirken des Geistes erst begonnen hat. Das war der Anfang. Das war nicht das Ende, sondern das war, wo es begonnen hat. Was geschah zur Zeit des Pfingsten? 3000 Fische wurden gefangen. Das scheint aus für uns wie etwas, wo wir uns sehnen. Das natürlich, wenn ich dir das sage oder wenn wir das so lesen, dann denken wir uns alle, wäre das nicht schön, das zu erleben. Freunde, wir werden Größeres erleben. Das Wort Gottes lehrt uns ganz klar. Schau auf Vers 6 in Hesekiel Kapitel 47. In Vers 6, da sagt der Mann zum Propheten, Sohn des Menschen, hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Menschenkind? Und ich glaube, der Herr möchte dir auch sagen, hast du gesehen, was noch kommen wird? Denn viele Christen haben nicht gesehen. Viele Christen sehen nur, nein, unsere Gemeinde ist am Abnehmen. Nein, unsere Gemeinde ist nicht mehr so brennend, wie sie war. Nein, unsere Gemeinde ist heute lauwarm und nicht heiß oder kalt. Aber der Mann, das sagte zum Propheten, Menschenkind, hast du gesehen? Hast du gesehen, was wirklich noch kommen wird? Und es wird so wirklich Zeit, meine Freunde, dass wir lernen, wie Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 4 zu seinen Jüngern, hebet eure Augen auf. Ihr sagt, es sind noch 4 Monate zur Ernte. Ich aber sage euch, die Ernte ist weiß und reif zur Ernte. Freunde, das Größte liegt vor uns, liegt nicht hinter uns. Schau, wie der Prophet das ganz klar sieht und wie das beschrieben wird in Vers 9. In Ezekiel 47, Vers 9, da beschreibt dieser Prophet, was auf uns zukommt. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt. Vergesst nicht, der Strom ist der Geist Gottes, der wo herausfließt? Aus dem Tempel, aus der Gemeinde. Das inkludiert euch hier in Liechtenstein. Das inkludiert die Gemeinde weltweit. Daraus fließt dieser Geist Gottes und überall, wo er hinkommt, alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Freunde, es wird, wenn der Strom Gottes wirklich wieder so zu fließen beginnt, wie Gott es geplant hat und er immer zunimmt und zunimmt und zunimmt, dann wird es sehr viele Fische geben. Diese Fische, die werden hereingeschwemmt werden in unsere Gemeinden, die werden ins Reich Gottes hereingeschwemmt werden. Wir werden sehen, wie sich tausende Menschen bekehren. Wir werden sehen, wie dieser Strom Gottes, dieses Wirken des Heiligen Geistes, die Menschen von Sünde überführt und sie in die Gemeinde hineinschwemmt und das Leben Gottes wiederum sichtbar wird hier auf unserer Erde. Hast du das gesehen? Wir müssen uns wirklich in unserem Herzen auch bereit machen. Was geschah ganz am Anfang zu Pfingsten, als dieser Strom begonnen hat? Was geschah, als dieser Fluss von Anfang an aus dem Tempel herausgeflossen war? 120 waren im Heiligen Geist getauft. Das war der Anfang. Wisst ihr, wir lesen, 3000 haben sich bekehrt. Aber wir dürfen nicht vergessen, angefangen hat es mit 120, nicht mit 3000. Der Anfang des Stromes hat nur 120 erreicht. Die waren im Obersaal. Das war der tatsächliche Anfang. Und dann hat dieser Strom zu fließen begonnen und zu fließen begonnen und zu fließen begonnen. Und dann hat dieser Strom Leben gebracht, wo immer er hinkam. Und dann kam die große Verfolgung. Im Jahr 303 nach Christus, fand etwas statt, was die große Verfolgung genannt wird. In dieser großen Verfolgung, da wurden tausende Christen ermordet. Da wurden die Christen den Löwen vorgeworfen. Da wurden die Christen lebendig am Marterpfahl verbrannt. Da wurden die Christen gemartert und gefoltert und versucht wurde es vom Feind, die Gemeinde auszulöschen und diesen Strom zu unterbinden. Aber das prophetische Wort steht, das gelang nicht. Nichts und niemand kann dieses prophetische Wort verhindern. Und nichts und niemand kann diesen Strom und diese Vision von diesem Strom stoppen. Egal, was wir zurzeit sehen, es ist nie gegangen durch die Geschichte der Menschheit und es wird auch nie so gehen. Und als diese große Verfolgung kam und sie versuchten, das Christentum auszulöschen und die Christen zu ermorden und die Christen einfach durch das Foltern und durch das Quälen versuchten, von Jesus Christus wegzubringen, dann schritt Gott ein durch einen Mann namens Konstantin, der in 313 nach Christi, 10 Jahre nachdem diese große Verfolgung begonnen hat, hat dieser Mann Konstantin alle Verfolgung gestoppt. Er hat alle Verfolgung unterbunden und verboten. Und was dann herauskam, war erstaunlich. Nämlich, sie dachten, dass das Christentum fast ausgelöscht war. Aber in den Salzminen, in den Höhlen, waren tausende Christen, die lebten und die Gott noch liebten und ihn anbeteten. Die kamen aus diesen Salzminen hervor, die kamen aus diesen Löchern hervor. Und die Gemeinde beginnt wiederum zu wachsen und wiederum weiterhin in diese neue Fülle dieses Wassers zu gehen. Und dann kam wieder ein neuer Schwung des Wirken Gottes. Und das Wasser, das bis zu den Knöcheln war, als es in der Apostelgeschichte war, das ging dann bis auf die Knie. Und dann sehen wir, wenn wir Kirchengeschichte studieren, dann sehen wir, wie das neue Wirken des Stromes Gottes freigesetzt wurde und wie eine neue Welle der Erweckung und der Bekehrungen kam, wie das Evangelium die ganze Welt erreichte. Apostelgeschichte sagt uns, diese Männer haben die Welt auf den Kopf gestellt. Der Apostel Paulus sagte, das Evangelium hat die ganze Welt durchdrungen. Und was kam dann? Dann versuchte der Feind, diesen Strom wieder zu stoppen und abzustellen. Dann kamen die finsteren Mittelalterzeiten, dann kamen die Zeiten, wo der Feind alles versuchte, dass dieser Strom nicht nur nicht höher geht wie über die Knie, sondern dass dieser Strom wirklich wieder zurückgedrängt wird. Aber was Gott prophetisch gesagt hat, kann kein Teufel auf dieser Welt verhindern. Sein Wort wird sich am Ende der Zeiten auch erfüllen. Und dann kam das, was wir genau dieses Jahr feiern. 1517, was geschah da? Da kam der Strom und er ging herauf bis auf die Hüften. Da stand ein Mann auf, Martin Luther, und der brachte eine gewaltige Reformation, die bis heute die ganze Welt beeinflusst hat. Wisst ihr, bis heute sehen wir das, was vor 500 Jahren hier in Deutschland begonnen hat, nämlich, dass dieser Strom unaufhaltbar ist, dass das prophetische Wort niemand stoppen kann. Und der Strom, der bis zu den Knien war und den der Feind versucht hat, wieder hinunterzudrängen und zu stoppen und zu verhindern, der ging plötzlich herauf bis in die Hüfte. Und was geschah? Das Volk Gottes stand auf. Die Altäre der Götzen, des Götzendienstes, die wurden niedergerissen. Diese falsche Ideologie und diese falsche Lehre, die überall auf der Welt sich verbreitet hat, die wurde gestoppt. Und die Reformation hat ein Land nach dem anderen verändert, radikal verändert. Und dieser Strom, der floss wiederum heraus aus dem Tempel des Leibes Christi. Und dieser Strom stieg an bis auf die Hüften. Und plötzlich sahen wir, dass das, was der Feind tot geglaubt hat, weiterhin lebt, weil das prophetische Wort Gottes sich immer erfüllen muss. Und plötzlich erlebten wir einen Aufbruch und einen Aufschwung, an dem wahrscheinlich viele Christen damals auch nicht mehr geglaubt haben, so wie heute. Ich kann mir gut vorstellen, dass damals zu dieser Zeit Menschen gesagt haben, oh je, wir kleines Krüppchen, es gibt keine Hoffnung für uns, so wie heute viele Christen. Die Welt hat sich so negativ verändert. Schauen wir, wie das alles ausschaut. Wo geht das hin? Das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Aber wisst ihr, der Herr sitzt auf seinem Thron und er lacht, wenn der Feind sich gegen ihn erhebt. Warum? Weil Gott ist ein souveräner Gott, der sein Wort gesprochen hat und sein Wort wird sich zu seiner Zeit auch ganz bestimmt erfüllen. Und der Strom stieg an. Und was geschah? Die Reformation, die bewegte die Welt. Die Reformation, die veränderte die Welt. Wir lebten auch so wie ihr in Deutschland, erlebten wir in Österreich in den 70er und 80er Jahren. Gemeinden wurden gegründet. Wir haben in Österreich, einem der sehr schwierigen Länder in diesem Kontinent Europa, wo in einem Land, wo es sehr, sehr schwierig war, Gemeinden zu gründen, wo Leute uns gesagt haben, wer bildet ihr euch ein, dass ihr seid? Ihr seid ja nur Jungs. Ihr seid die ungelehrten 19- und 20-Jährige. Wer glaubt ihr, dass ihr seid, dass ihr Gemeinden gründen könnt? Wir haben 30 Jahre lang evangelisiert und niemand hat sich bekehrt. Der Herr hat uns in 10 Jahren 7 starke Gemeinden gegeben, wo sich Hunderte von Menschen bekehrt haben. Hunderte. Und wir sahen, dass der Strom Gottes noch lebt. Wir sahen, dass der Strom Gottes unbesiegbar ist. Wir sahen auch, so wie ihr es gesehen habt, dass das Feuer noch brennt in den Herzen der Menschen und der Strom am Steigen ist. Und dann sind wir in 2017 angekommen, wo viele Pastoren frustriert sind, wo viele Pastoren müde sind, wo viele Pastoren sagen, ja, kann es noch eine große Erweckung geben? Freunde, nicht nur kann es sie geben, es wird sie geben. Wir haben es heute gesungen. Wir haben es heute gesungen. Ich glaube das, was wir gesungen haben. Ich glaube an das Macht des prophetischen Wortes Gottes. Ich glaube, dass der Strom so weit steigen wird, wie es Ezekiel es beschreibt, dass es nicht nur bis zur Hüfte wird, sondern dass wir nicht mehr darin gehen können, sondern dass wir darin schwimmen müssen. Und der Strom Gottes, der wird uns dahin führen, wo er will, dass wir hingehen. Wo wir nicht mehr bestimmen, wohin wir gehen, sondern wo wir uns entscheiden müssen, zu schwimmen mit dem Strom oder nicht mit dem Strom zu schwimmen. Das wird die einzige Entscheidung sein, die wir haben. Aber dieser Strom, der wird einfach so gewaltig fließen. Und dann sehen wir, dass eben die letzten 1000 Maß, die hier beschrieben werden, da kommt der Strom Gottes. Wie wird das geschehen? Das ist die Frage. Wie wird das geschehen? Müssen wir mehr fasten? Müssen wir mehr beten? Was müssen wir tun? Müssen wir unsere Herzen besser vorbereiten? Was müssen wir tun, damit dieses prophetische Wort sich erfüllen wird? Ich werde dir sagen, was wir tun müssen. Zacharia Kapitel 4, Vers 6 sagt es uns klipp und klar. Nicht durch Kraft, noch durch Heer, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es wird ein Wirken des Heiligen Geistes sein. Denn der Strom ist ein Bild des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der wird zu wirken beginnen wie nie zuvor. Es wird einen Spätregen geben. Es wird ein zweites Freisetzen geben dieser Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir haben viel Lehre gehabt in den letzten Jahrzehnten. Wir haben so viel Wort Gottes gehabt und das ist gut. Das ist sehr gut. Aber Freunde, Lehre ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wo wir auch erleben, das, was wir im Wort Gottes sehen, bringt Frust. Lehre ohne das zu erleben, was wir gelehrt haben, das macht unser Herz zu. Unser Herz wird dann so verhärtet, unser Herz wird dann so betrübt, weil wir sagen, unser Herz sagt sich dann, ja, kann das doch noch geschehen? Wir lesen das im Wort, aber wir sind enttäuscht worden. Wir haben Gott geglaubt, aber wir sind doch nicht geheilt worden. Wir haben Gott vertraut, aber die Gemeinde ist kleiner geworden und nicht größer. Aber Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Der Herr hat mir so klar gezeigt, wir sind kurz davor, wo das Wort Gottes, das wir so in unserem Herzen haben, und von dem wir so viel gehört haben die letzten 20, 30 Jahre, dass das Wort Gottes sich ganz, ganz jetzt bald mit dem Geist Gottes vereinen wird in den Gemeinden Jesu Christi und das zu einer Explosion führen wird, dass das Wasser aus dem Tempel herausfließen wird als ein lebendiger Strom, der die Menschenmassen verändern wird, der Städte verändern wird und das Länder verändern wird. Wir sehen das immer wieder im Wort Gottes, dass wenn das Wort und der Geist zusammenwirken, dann entsteht etwas, was unaufhaltbar ist, was kein Mensch stoppen kann. Wir sehen das in 1. Mose 1. Die Erde war wüst und leer, da war Chaos. Das war schlimmer als heute in Deutschland, wo wir glauben, es ist das Schlimmste, was es je passieren könnte. Dass jetzt auch die Ehe für alle stattfindet. Aber Freunde, ich möchte etwas sagen. Die Bibel sagt, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade überschwänglich. Und wir werden erleben, wie in unseren Ländern, wo die Sünde zurzeit groß ist, die Gnade Gottes überschwänglich freigesetzt werden wird. 1. Mose 1, Vers 1 sagt, und die Erde war wüst und leer. Das Wort im Hebräischen bedeutet Chaos. Alles war chaotisch. Und was war in diesem Chaos? Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Erinnert ihr euch? Der Geist, der Strom, Johannes Kapitel 7, der fließt aus dem Leib, aus dem Tempel heraus. Der Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Er wartete über dem Chaos. Worauf wartete er? Er wartete, dass der Geist und das Wort zusammenkommen. Und der nächste Vers sagt, und Gott sprach. Das Wort Gottes mit dem Geist Gottes zusammen veränderte das Chaos in eine wunderbare Schöpfung, die wir sehen. Und Freunde, in das werden wir leben. Wir sind kurz davor, dass das Wasser, der Geist Gottes, ansteigt bis zu unserer Hüfte. Ansteigt noch weiter herauf, zu diesem großen Strom wird und das Wort und der Geist sich vereinen werden und wir nur mehr schwimmen können und wir werden mitgerissen werden von dem, was der Geist Gottes tun wird. Und plötzlich werden wir sehen, dass wir Teil der größten Bewegung sind, Teil der größten Ernte, die es je gegeben hat hier in der Geschichte der Menschheit. Davon bin ich 100% überzeugt, absolut überzeugt, dass wir kurz davor stehen, dass wir diesen Strom sehen und wir müssen uns dann entscheiden und das wird das Wichtige sein. Wir müssen uns dann entscheiden, dass wir nicht einfach mehr gehen können in dem Strom, sondern dass wir bereit sind, die Kontrolle zu verlieren über alles. Und der Heilige Geist uns dahin führt, wo er uns hinführen will. Denn im Strom kannst du nur mehr schwimmen. Jetzt können wir noch warten in dem Strom. Jetzt geht uns bis zur Hüfte. Jetzt kannst du noch sagen, okay, ich gehe hier in diese Richtung oder ich gehe ein bisschen gegen den Strom oder ich gehe ein bisschen auf diese andere Seite. Aber Freunde, wenn der Strom so zugenommen hat, dass du nur mehr schwimmen kannst darinnen, dann müssen wir diese Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung habe ich für mich getroffen. Herr, hier bin ich. Führ mich hin, wohin du willst. Herr, lass den Strom mich hinführen, wohin er mich will. Sei es Brasilien, sei es Deutschland, sei es Österreich, es ist mir egal. Ich will mich selbst vorbereiten. Ich will mein Herz zubereiten, damit ich in diesem Strom schwimme und damit ich teilhabe an der größten Erweckung und der größten Ernte der Geschichte der Menschheit, seit Bestehen der Menschheit. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen und auch dich einladen, dass du auch wirklich in deinem Herzen verstehst. Viele Menschen sind so müde geworden. Ich sehe das immer wieder, überall, wo ich hinkomme. Wisst ihr, auch Brasilien, ihr braucht nicht, viele Leute glauben, mal, Brasilien ist es anders, da bekehren sich die Leute massenweise. Ja? Es gibt viele wunderbare Dinge in Brasilien. Aber wisst ihr, alles ist nicht Gold, was glänzt, wie man bei uns so schön sagt. Ich kenne in Brasilien viele Gemeinden, die klein sind, wirklich klein sind, viel kleiner als eure. Ich kenne in Brasilien frustrierte Pastoren. Ich kenne in Brasilien Menschen, die versuchen, Gemeinden zu gründen. Die Gemeinden werden nicht größer, die werden kleiner. Ich treffe jede Woche Pastoren, die frustriert sind, die wirklich frustriert sind. In Brasilien gibt es viele gute Dinge, aber da gibt es auch viele Dinge, die einfach nicht so sind, wie wir sie uns wünschen würden. Da gibt es viele Dinge und viele Widerstände und viel Korruption und viel Missbrauch und viel Chaos. Da gibt es viele Menschen, die verzweifelt sind. Viele Menschen, die zurzeit aus Brasilien weg wollen und raus wollen. Da gibt es viele Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Da gibt es viele Pastoren, die keine Hoffnung mehr haben und nicht glauben, dass diese große Zukunft auch vor ihnen steht. Aber Freunde, ich möchte euch heute was sagen. Das Wasser ist dabei anzusteigen. Das Wasser ist dabei, zu diesem Strom zu werden. Und es wird jedes Land dieser Welt mitnehmen. Und wir werden erleben, wie eine weltweite letzte große Ernte kommt, bevor der Herr Jesus wiederkommt für eine Braut, die herrlich und die siegreich ist und die ohne Flecken und Runzel ist. Und dieser Geist Gottes ist die Arbeit, die wir nicht tun können. Warum sind viele Menschen und viele Pastoren und viele Christen heute enttäuscht und müde? Wisst ihr warum? Weil wir versucht haben, in unserer eigenen Kraft das zu tun, was nur der Geist Gottes tun kann. Weil wir sind müde geworden vom harten Arbeiten. Freunde, lasst mich euch ermutigen, die Zeit der Müdigkeit ist bald vorbei, weil der Strom uns mitnehmen wird. Wir brauchen nicht mehr warten durch das Wasser. Heute sind so viele meiner lieben Geschwister müde, weil sie durch das Wasser warten. Wenn du durch das Wasser, das dir bis zur Hüfte geht, warten musst, das ist anstrengend. Und viele Christen sind so müde, weil sie warten durch diesen Strom. Sie versuchen, dem Herrn zu dienen. Sie versuchen, ihr Bestes zu geben. Aber dennoch ist das Warten so schwierig. Aber Freunde, lasst mir sagen, die Müdigkeit ist bald vorbei, weil der Strom steigt gleich so an, dass er dich mitnimmt. Und du brauchst dich nicht mehr abzuringen. Du kannst dich einfach dann auf den Rücken hinlegen und tragen lassen von dem Strom des Heiligen Geistes, der dich erfrischen wird, während er dich dahin führt, wo er dich haben will. Und wir werden diese größte, herrliche Erweckung sehen, die die Kirchengeschichte je gesehen hat. Schau, wie wunderbar diese Verse doch sind in diesem Hesekiel. Das ist so, für mich sind diese Ausdrücke so, so gewaltig. Vers 8 und Vers 9 bitte. Hesekiel 47. Das ist die tolle Verheißung, nach der sich mein Herz sehnt. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Tote Meer? Wisst ihr, was das Tote Meer ist? Es ist tot. Viele von euch waren ja schon in Israel. Da ist kein Leben drin, das ist tot. Viele Pastoren sagen mir, Deutschland ist tot. Viele Pastoren sagen mir, Europa ist tot. Viele Pastoren sagen mir, Europa, wir brauchen Missionare, weil Europa ist tot. Ja, das Tote Meer ist auch tot. Und wenn es ins Meer fließt, dann sollen dessen Wasser gesund werden. Freunde, das Wasser wird wo herausfließen? Aus dem Tempel, aus der Gemeinde. Das Wasser wird aus dem Glaubenszentrum Liechtenstein fließen. Und es wird dorthin fließen, wo es jetzt tot ist. Es wird dorthin fließen, in die Stadt, in die umgebenden Städte, in die umgebenden Bezirke, in die umgebenden Bereiche. Dort, wo es jetzt tot ist. Dort, wo wir jetzt gepredigt und evangelisiert haben und die Leute haben ihr Herz verschlossen und die Leute haben Widerstand und die Leute wollen nichts wissen vom Herrn. Da, wo wir heute geistigen Tod sind, dieses Wasser, das aus dem Tempel herausfließt, kommt dorthin, wo es tot ist. Und wenn es ins Meer fließt, sollen dessen Wasser gesund werden. Unsere Städte werden ergriffen werden von dem herrlichen Wasser, das aus dem Leib Christi herausfließt. Und dann heißt es weiter, und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es sollen sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Freunde, das spricht klipp und klar von vielen großen Fischen. Wir werden diese vielen Fische fangen. Die gehören uns. Warum? Nicht, weil wir jetzt neue Programme haben. Nicht, weil wir jetzt neue Strategien entwickelt haben. Nicht, weil wir jetzt härter arbeiten. Nicht, weil wir jetzt neue Ideen ähnlich erfunden haben, wie wir unsere Gemeinde wachsen machen könnten. Nein, nein, nein, nein, nein. Sondern weil das prophetische Wort von Hesekiel dabei ist, sich zu erfüllen. Weil der Feind, der versucht hat, das Wasser von den Hüften wieder hinunterzudrücken, nicht gewinnen wird. Genauso wie er durch die Geschichte, durch der Kirche hindurch nicht gewonnen wird, sondern der Herr immer wieder gezeigt hat. Feind, es war bis zu den Füßen am Anfang. Dann hast du es versucht auszudämpfen durch die große Verfolgung. Aber ich habe das nicht erlaubt, es ging mir in die Knöchel. Dann kam eine große Bewegung weltweit. Dann hast du versucht, wiederum das zu unterdrücken. Aber das ließ ich nicht zu. Dann kam die große Reformation. Dann hast du versucht, das wieder zu stoppen. Und auch das werde ich nicht zulassen. Dann kommt es Wasser, dass wir nur mehr schwimmen können. Und Freunde, wir sind kurz davor, dass sich dieses Wort letztendlich erfüllt, bevor unser wunderbarer Herr und Heiland, Jesus Christus, zurückkommt auf die Erde und wir ihm die Gaben präsentieren können. Nicht das, was wir getan haben, sondern sagen können, Herr, das sind die Menschen, die du durch mich zu dir führen hast können. Das sind die Menschen, die durch den Fluss, der aus mir herausgeflossen ist, durch dich zum Leben kam. Das sind die Menschen, die dein Heiliger Geist überführt hat und hineingeschwemmt hat in die Gemeinde. Herr, das ist meine Gabe, die ich heute für dich habe. So werden wir vor Jesus stehen, als Gemeinde, die siegreich ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, lass dich nicht entmutigen von dem, was du jetzt mit deinen natürlichen Augen siehst. Heb deine Augen auf und glaube daran, dass das Wasser dabei ist, anzusteigen und wir alle in dem Wasser schwimmen werden. Das, was du tun musst, ist, in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen. In deinem Herzen diese Einstellung zu haben, die einfach sagt, Herr, ich sehne mich danach. Ich will auch schwimmen in dem Wasser. Herr, ich sehne mich danach. Ich will, dass das Wasser mich dorthin bringt, wohin es mich auch bringt. Ich will nicht die Kontrolle mehr haben, dahin, wo ich hingehe und was ich tue. Wenn wir diese einfache Entscheidung treffen und uns jetzt bereits positionieren, dass wir sagen, oh Herr, ich sehne mich nach diesem Fluss, möge er mich doch dorthin tragen, wohin du bestimmt hast, dass er mich hintragt, dann werden wir Teil sein von dem, was Herr Jesus durch uns und durch die Gemeinde tun wird. Und wir werden sehen, dass die, die jetzt müde sind, plötzlich wieder erfrischt sind, weil der Strom sie erfrischt. So wie ihr Deutschen von hier gerne zur Ostsee fährt, weil ihr in dem 16, 70 Grad Wasser euch erfrischt, so wird uns auch dieser Strom erfrischen. Und wir werden erfrischt in diesem Strom schwimmen, was für meine Frau unverständlich ist. Meine Frau erfrischt sich im 27 Grad Meer und nicht im 17 Grad Meer. Aber ich verstehe sie nicht auf dem Gebiet und verstehe euch gut, weil mich erfrischt das 17 Grad Wasser auch mehr als das 27 Grad Wasser. Aber genauso wird auch dieser Strom, der aus dem Leib Christi herausfließt, für uns erfrischend sein und nicht mehr ermüdend sein. Freunde, die Müdigkeit ist bald vorbei. das Ausharren kommt zu Ende, weil der Fluss ist dabei anzusteigen. Voriges Jahr, gegen Ende 2016, es war so im Oktober, da begann der Herr zu mir so stark zu reden, aber so klar, wie ich sein Reden ganz, ganz selten in meinem ganzen Leben gehört habe. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, 2017 wird das wichtigste Jahr deines Lebens bisher. Positioniere dich. Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was 2017 ist. Ich muss eigentlich zu meiner eigenen Schande sagen, ich habe nicht einmal gewusst, dass 2017 500 Jahre Reformation ist. Das ist schlimm, ich weiß, das ist sehr schlimm. Okay, danke. Ich habe eigentlich gedacht, das ist schlimm. Ich bin nicht einer, der, ich lese normalerweise Nachrichten nicht, Fernsehen schauen tue ich auch nicht. Ich bin eigentlich einer, der relativ irgendwie komisch abgekapselt von dieser Welt lebt und was um mich alles herum geschieht. Ich weiß nur, was Leute mir so erzählen. Ich bin eigentlich ein bisschen eigenartig. Aber wisst ihr, ich weiß gar nicht, was sich da alles so abspielt. Aber ich weiß nur, was der Herr zu meinem Geist spricht. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, bereite dich vor, 2017 wird dein wichtigstes Jahr bis jetzt. Und ich habe begonnen zu fasten und zu beten und den Herrn zu suchen, wie noch nie in meinem Leben zuvor, in meinem 40 Jahre Christenleben. Und dann begann der Herr zu mir zu sprechen und der Herr sagte zu mir, Reinhard, 2017 wird das wichtigste Jahr der Gemeinde Jesu Christi, weil ich dabei bin, die Gemeinde zu positionieren für das, was jetzt bald auf uns zukommt. Freunde, wir leben in einer strategischen Zeit. Ich möchte dich ermutigen. Wir leben in einer schwierigen Zeit, aber wir leben in einer strategischen Zeit. Der Herr bereitet dich vor, in dem Fluss zu schwimmen, viele Fische mit dir mitzubringen und selbst dabei erfrischt zu sein. Ich bin so begeistert, wie ich es in meinem Leben noch nie war. Die natürlichen Umstände sind schwierig. Brasilien ist zurzeit in einem Chaos, das kann man sich nicht vorstellen. Die wirtschaftliche Lage bei uns ist chaotisch. Die Korruption bei uns ist außer Kontrolle. Die Gewalt und die Verbrechen, die steigen. Es ist tragisch, es ist schlimm. Die Inflation ist furchtbar und schlimm. Viele meiner Freunde verlieren alles. Die haben Haus verloren. Ich habe Freunde, die haben alles verloren. Die haben nichts mehr. Einer meiner Freunde, der Pastor ist, der hat eine Firma gehabt, alles hat er verloren durch die Wirtschaftskrise, alles. Hat drei kleine Kinder, muss wieder arbeiten gehen, nebenbei die Gemeinde leiten, die Gemeinde gründen. Die Gemeinde hat gerade mal Geld mit allen den Opfern, dass sie gerade mal die Miete des Gebäudes bezahlen kann und selbst die kann sie oft Monat für Monat nicht bezahlen. Ein anderer Freund, der eine Gemeinde hat mit 1000 Mitgliedern, der kann die Miete für sein Gemeindegebäude nicht mehr zahlen, obwohl sie günstig ist, weil die Krise wirklich Brasilien so schlimm erfasst hat. Ich habe zu Debbie gesagt, wir sind vor 3,5 Jahren, als wir rübergegangen sind, da sind wir einkaufen gegangen und wir haben für 50 Euro bekommen wir einen Einkaufswagen voll. Heute bekommen wir für 200 Euro den Einkaufswagen nicht viertelvoll. Aber Freunde, mitten in der Krise, in der wir leben, die wir erleben, mitten in der Krise ist mein Herz so begeistert wie noch nie in 40 Jahren Dienst des Herrn, weil ich etwas gesehen habe in meinen geistlichen Augen, so klar gesehen habe, dass obwohl im Natürlichen es ausschaut, dass der Feind diesen Strom wieder runterdrückt bis auf die Knöchel, habe ich mit meinem inneren Auge klar gesehen, wenn er, je härter er versucht, es runterzudrücken, desto schneller und gewaltiger wird Gott eingreifen und sagen, das letzte Wort habe ich und nicht du. Und der Strom fließt aus dem Tempel heraus und niemand kann ihn aufhalten. Ich sag dir, wir leben nicht in der schwierigsten Zeit, wir leben in der begeisterndsten Zeit. Ich möchte in keinem anderen Jahr leben als in diesem Jahr. Und Freunde, die Wunder und Zeichen werden sich multiplizieren. Die Krafttaten, von denen wir jahrelang träumen, die werden einfach geschehen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Einfach so. Die Dinge, nach denen unser Herz sich so sehr sehnt, die werden einfach plötzlich geschehen. Und wir werden sagen, wie ist das denn passiert? Und die Zeugnisse, die werden zunehmen. Ich habe gesehen, wie es Veranstaltungen geben wird. Ich habe das so klar gesehen, wo wir gar niemand predigen kann, weil die Herrlichkeit Gottes den Raum so füllen wird, dass der Pastor, der sich vorbereitet hat auf die Predigt, kein Wort sagen kann, weil die Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt hat und Menschen auf ihre Knie fallen werden und Gott anbeten werden und ihr Leben ihm ausliefern, weil der Strom einfach fließt. Freunde, Tage der Erfrischung stehen vor der Tür. Bereite dich vor. Mach dein Herz dafür bereit. Ich möchte Antonio und Debbie bitten, heraufzukommen. Wir werden euch jetzt prophetisch dienen und dann euch nach Hause gehen lassen, damit ihr gut schlafen könnt. Aber vorher möchte ich noch für uns alle ein Gebet sprechen. Wenn ihr möchtet, steht doch bitte auf. Und wenn ich euch bitten darf, legt eure Hand oder eure Hände einfach aufs Herz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Abend hier in diesem Raum bist. Wunderbarer, herrlicher, außergewöhnlicher, toller, liebevoller Heiliger Geist. Ich danke dir, dass deine Gegenwart jetzt hier ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Abend jedes Herz in diesem Raum berührst wie noch nie zuvor. Ich bete gegen jede Müdigkeit, gegen jede Schwermütigkeit, gegen jede Traurigkeit, gegen jede Hoffnungslosigkeit, gegen jede Verzweiflung, die Herzen meiner Geschwister ergriffen hat, weil sie so hart gearbeitet haben und die Dinge nicht gesehen haben, wovon sie geträumt haben. Vater, ich bete gegen diese Schwermut und gegen diese Hoffnungslosigkeit und ich befehle diesen Geist der Hoffnungslosigkeit, jetzt jedes Herz loszulassen. Und Vater, ich bete um eine Freisetzung der Hoffnung, um eine Freisetzung neuer Träume, um eine Freisetzung neuer Visionen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute Abend jedes Herz erfrischt und neue Zuversicht und neue Hoffnung gibst. Setz die prophetischen Träume wieder frei, wie sie früher da waren. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Augen öffnest, damit sie sehen, was vor uns steht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt jedes Herz so freisetzt, dass die Menschen hier diesen Raum mit Freude in ihrem Herzen verlassen, weil sie klar sehen, dass der Strom uns bald mitreißt und große Dinge tut. Setz unsere Herzen frei, Heiliger Geist, heute Abend. Und der Herr möchte euch sagen, ich habe ein prophetisches Wort vom Herrn für diese Gemeinde und für alle Gemeinden, die hier repräsentiert sind. Und der Herr möchte euch sagen, ihr habt euch so viel abgemüht. Ihr habt so hart gearbeitet. Aber ich möchte euch heute Abend sagen, ich habe gesehen, wie sehr ihr mir gedient habt. Ich habe gesehen, mit welchen aufrichtigen Herzen ihr das getan habt. Und ich habe eure harte Arbeit gesehen. Und ich möchte euch heute Abend versichern, dass ich euch belohnen werde für die Aufrichtigkeit, mit der ihr mir gedient habt. Und viele von euch sind verzweifelt und müde geworden. Und viele von euch haben gelitten unter der Anklage des Feindes, wo der Feind euch ins Ohr geflüstert hat, es war alles umsonst. Wo der Feind euch angeklagt hat und sagt, du hast das falsch gemacht und du hast jenes falsch gemacht. Und der Herr möchte euch heute Abend sagen, ich werde die Anklage des Feindes zunichte machen und ich werde euch neue prophetische Träume geben. Ich werde eure Augen öffnen, damit ihr sehen könnt, was ich geplant habe für euer Leben. Und ihr werdet jede Zunge, die sich gegen euch in Anklage richtet, zunichte machen. Mit dem Wort und mit dem Geist des lebendigen Gottes, das in euch jetzt zu wirken beginnt, auf eine neue Art und Weise wie noch nie zuvor. Und der Herr möchte sagen, ich bin dabei, einen neuen frischen Wind in eure Gemeinden, in eure Familien und in eure Leben hineinzubringen. Einen Wind, nach dem ihr Sehnsucht habt in eurem Herzen. Der Herr möchte euch sagen, der Wind der Erfrischung beginnt zu wehen. Und es werden Menschen herkommen hier in diese Gemeinde. Lieber Gerd, der Herr möchte dir sagen, Menschen werden hier in diese Gemeinde kommen, von nah und fern. Nicht nur von Deutschland, sondern von anderen Ländern der Welt werden Menschen hierher kommen in diese Gemeinde, weil sie hören werden, dass ein Wirken des Heiligen Geistes hier stattfindet, das der Herr dir vor 25 Jahren versprochen hat. Damals hat der Herr zu dir gesagt, was er tun wird. Du hast aufgrund der Vision, die Gott in dein Herz gelegt hat, du hast aufgrund des Wortes Gottes, hast du alles geopfert. Du hast alles dem Herrn gegeben. Du hast dem Herrn treu gedient. Du hast dich opferbereit dem Herrn hingegeben und du hast gesagt, Herr, ich werde jeden Preis bezahlen, damit dein Werk zustande kommt und damit die Vision, die du mir aufs Herz gelegt hast, auch zustande kommen kann. Und du hast große Dinge erlebt in deiner Vergangenheit und der Feind ist aufgestanden und der Feind hat gesagt, ich werde nicht erlauben, dass die Träume und die Visionen im Herzen von Gerd auch zustande kommen und ich werde seine apostolische Salbung angreifen und ich werde seine apostolische Salbung zunichte machen. Und der Herr und der Feind hat begonnen, ganz spezifisch und ganz konkret dich anzugreifen und diese apostolische Salbung auch anzugreifen. Und du wurdest müde von den Attacken des Feindes und du wurdest müde von der harten Arbeit. Aber der Herr möchte dir heute Abend sagen, Gerd, deine beste Zeit ist nicht in der Vergangenheit, sondern die liegt in der Zukunft. Ich nehme dir... Ich nehme dir... den durchlöcherten apostolischen Mantel von deiner Schulter, der durchlöchert ist von den Attacken des Feindes. Und ich gebe dir einen neuen apostolischen Mantel, der nie mehr wieder durchlöchert werden kann von irgendwelchen Attacken des Feindes. Und diese Nation wird wissen, dass meine Apostel heute noch standhalten. Und dass meine Apostel heute noch stehen. Und der Herr möchte dir sagen, diese apostolische Salbung, die auf dich gelegt hat, die wird die größte Herrlichkeit in der Zukunft sehen und nicht in der Vergangenheit gesehen haben. Und der Herr wird dich erfrischen mit einer neuen Frische. Der Herr wird auch deinen Körper stärken mit einer neuen Kraft, wie du sie bis jetzt noch nicht gekannt hast. Der Herr wird dir neue Augen geben und neue Kraft geben. Der Geist des Kalebs wird auf dich ruhen und du wirst sagen, so wie Kaleb es gesagt hat, ich bin jetzt 85 Jahre alt und bin bereit, mein Land einzunehmen. Und der Herr wird dir sagen, ich werde dir neue, klare, scharfe Augen geben und du wirst das Land vor dir ganz klar sehen und du wirst noch einmal eine neue Kraft haben und eine neue Autorität haben. Und in dieser Kraft und in dieser Autorität wirst nicht nur du dein Land einnehmen, sondern du wirst auch das Volk Gottes in das verheißene Land hineinführen. Und du wirst sehen, wie das, was Gott in dein Herz gelegt hat, vor mehr als 25 Jahren zur Erfüllung kommen wird. Und du wirst den Herrn loben und den Herrn preisen für seine große Gnade und für seine große Kraft, die er in dir und in deiner Schwachheit noch einmal neu wirken lässt. Und der Herr möchte dir sagen, Gerd, ich habe immer noch strategische Menschen, die ich dir zur Seite stellen werde. Du hast gesehen in den letzten Jahren, wie ich auch hier unter eurer Gemeinde Menschen habe hochkommen lassen, Menschen emporgehoben habe. Ich habe die Menschen emporgehoben. Ich habe ihnen diese Position und diesen Platz gegeben, auf den sie heute stehen. Ich habe es auf dein Herz gelegt, diese Menschen da einzusetzen, wo sie eingesetzt sind. Und der Herr möchte dir sagen, ich habe noch so viele dieser Menschen. Diese Menschen werden teilweise von anderen Orten hierher siedeln. Die werden zu dir sagen, Gerd, Gott hat mir gesagt, ich soll nach Liechtenstein siedeln. Ich verstehe es nicht, warum, was soll ich hier tun? Und du wirst wissen, dass Gott strategisch Menschen dir zufügt. Menschen werden anerkennen, die apostolische, vaterliche Salbung und der Mantel, der auf dir liegt. Und Menschen werden kommen, Gott wird sie strategisch zu dir hinfügen. Und diese Menschen werden dich nicht enttäuschen, so wie du in der Vergangenheit enttäuscht und verletzt wurdest. Diese Menschen werden mit dir stehen, damit sich die Vision Gottes erfüllen kann. Und daher möchte ich dir sagen, du wirst sehen, wie andere apostolische Menschen unter dir aufstehen werden. Du wirst erleben, wie andere apostolische und prophetische Menschen unter deiner Salbung groß werden und aufstehen werden und ihren Platz einnehmen werden und wie die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllen wird und wie Menschen kommen werden aus den Nationen. Denn vor vielen Jahren hast du Menschen aus vielen Nationen gesehen. Vor vielen Jahren bist du gestanden und hast du gesagt, ich sehe Menschen aus den Nationen hierher zu kommen und sie werden berührt von der Herrlichkeit Gottes. Und der Herr sagt, ja, dieses Wort steht heute noch. Menschen werden aus den Nationen hierher kommen und die Herrlichkeit Gottes erleben und sie zurücktragen in ihre Länder und ihre Nationen und große Dinge werden geschehen. Ich werde mein Wort an dir erfüllen. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh,